Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, 12. September 1790. Endlich bin ich mit der beschwerlichen Arbeit des Dreißigjährigen Krieges zu Ende, aber nicht weiter gekommen als bis zur Breitenfelder Schlacht. Beschlossen wird er im künftigen Jahr. Du kannst dir denken, wie herzlich froh ich bin. Diese Messe wird ziemlich reich von mir beschickt, ohne gerade viel Gescheites. Es erscheinen zwei Hefte Thalia, wovon eins schon gedruckt ist. Ein Band Memoir, worin der erste Kreuzzug und dann der Kalender. Sei doch so gut und frage Herrn von Funk, wann ich auf den ersten Band des Sully und wann auf den zweiten rechnen könne. Ich wünschte es wegen der Abhandlungen bald und bestimmt zu wissen. Hier übersende ich dir den zweiten Band der Memoir mit dem Kupfer. Ich hätte es beinahe vergessen. Zugleich folgt ein Kunstwerk von meiner Hand in einer Manier und Form, die dir vielleicht noch ganz neu ist, wenn du dieses Opus mit meinem neuesten vergleichst, was ich vor 4 Jahren zu deinem Geburtstage gemalt habe, so wirst du dich über meine Progressen wundern. Diese Art Landschaften hat uns Goethe kennengelehrt. Er hat vortreffliche Stücke der Art aus Italien gebracht. Du hältst sie abends mit der schmutzigen Seite gegen zwei hintereinander gestellte Lichter. Des Tages darf sie nicht angesehen werden. Nächstens mehr. Herzliche Grüße von mir und meiner Frau an dich und die beiden. Schiller.